Rufus in Ragnarok. Live im Dönerladen. Rufus ist Genetik und will ne Dose Cola. Fährt zum Lidl. Rufus, der Genetik, steht vor dem Laden. Denkt an den Tulila von Ragnarok. Er fragt sich, ob der Mann da drin ist. Lilf im Dönerladen. Rufus geht in den Lidl-Markt, geht zur Kasse mit nix in der Hand. Nimmt fast Mikrofon und schreit durch den ganzen Lidl-Hute. Was heißt Lidl? Live, dem Dönerladen. Lilf im Dönerladen. Und Rufus kackt ein Fladen. Lilf im Dönerladen. Rufus, der Genetik, immer im Livestream. Er kennt keine Scheu, macht seinen Scherz im Lidl-Laden. Lilf im Dönerladen. Rufus, der Genetik, legt das Mikrofon weg, holt sich eine Cola aus dem Regal. Da kommt der Chef und spricht, der Herr, verlassen Sie den Markt, Sie haben ein Jahr Hausverbot. Lilf im Dönerladen. Rufus steckt sich die Cola ein und verlässt den Laden. Rufus ist nicht dumm, das Mikrofon hat er auch mitgehen lassen. Lilf im Dönerladen. Rufus, sein PC ist noch live, die Musik läuft, das Raw-Game geöffnet. Lilf im Dönerladen. Rufus Genetik Streamer verbindet sein Handy mit dem Livestream und versteckt das Handy mit dem Mikrofon. Lilf im Dönerladen. Lilf im Dönerladen. Nun, Big Party im Lidla. Live im Dönerladen. Der Marktleiter am Verzweifeln, Rufus am Lachen. Und die Verkäufer sind junge Mädels, die erstmal erbrocken. Rufus spricht in das Mikrofon. Leute! Forward! Waited! Es heißt ja nicht umsonst Lidl. Im Dönerladen. Genetikspieler Rufus lief im Dönerladen und kackt deinen Fladen in das Nutella-Glas und schmuggelt dieses in den Lidl um.